Ja, dann einen schönen guten Abend, liebe Genossinnen und Genossen, werte Interessierte. Schön, dass ihr euch hier so zahlreich eingefunden habt zum offenen Antifa-Treffen, wo wir uns heute unter der Überschrift, ich müsste mal nachschauen, aber ich meine digitale Fremdbestimmung, digitalisierte Fremdbestimmung, die aktuelle Transformation des Kapitalismus durch den technologischen Angriff mit einem Vortrag zusammengefunden haben. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass Lars vom Chapulju-Kollektiv heute hier zu uns gekommen ist, um über dieses Thema mit uns zu sprechen. Und du wirst es vielleicht auch noch erwähnen, aber ich möchte ganz dringend Werbung machen für all die Veröffentlichungen, die vom Chapulju-Kollektiv zu diesem, aber auch verwandten Themen bereits getätigt wurden. Da findet man hier eine Auswahl. Zudem, wer Interesse hat, kann auch nach dem Vortrag gerne nochmal auf mich zukommen. Wir haben hinten im Infoladen noch etwas mehr Material, was dann gerne, wenn gewünscht, gegen Spende entgegengenommen werden kann. Und auch zu anderen Themen, falls da Interesse besteht, würde mich freuen. Und auch da gibt es noch einen Infotisch, der sich bestimmt über Sichtung und den ein oder anderen Erwerb noch freuen würde. Außerdem, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, die Veranstaltung wird organisiert von der Gruppe Organize aus Hameln, und wer zum einen Interesse hat, selber solche Veranstaltungen mit zu initiieren oder aber auch zum Beispiel mal zusammen zu einer Demo zu fahren oder auch in Hameln anlassbezogen mal eine selber auf die Beine zu stellen, oder aber auch ganz andere Ideen hat, von mir aus gerne auch Arbeitskämpfe oder dergleichen, würde uns sehr freuen, wenn da noch Menschen sich melden. Es gibt hier einen Flyer, wie man uns kontaktieren kann. Und wer es nicht so elektronisch mag, was mir sehr entgegenkäme, der kann das auch ganz praktisch machen, indem er mich oder andere Menschen, die er vielleicht so zuordnen kann zur Gruppe, darauf anspricht. Zuletzt, bevor wir zum Vortrag kommen, den ich jetzt inhaltlich überhaupt noch nicht eingeleitet habe, mal gucken, ob ich das gleich noch tue, möchte ich auch ermuntern, vielleicht, wenn möglich, zur An- und Abreise des Referenten finanziell beizutragen. Ich empfehle hierfür das durchsichtige Gefäß, was ich hier neben den Laptop stelle, vielleicht nach dem Vortrag, der mag eine Kleinigkeit hinterlassen, ist aber nicht verpflichtend. Und inhaltlich, soll ich noch was versuchen? Ich kann auch loslegen und dann ergibt es sich aus dem Vortrag. Ist in Ordnung, wie du magst. Machen wir das mal so. Bevor ich Unsinn erzähle, dann wünsche ich jetzt viel Vergnügen oder neue Erkenntnisse und danach eine spannende Diskussion. Danke. Dankeschön. Ja, merci für die Einladung und für die nette Einleitung. Ich würde das hier, weil das sehr, sehr sperrig und sehr theoretisch klingt, wie transformiert sich der Kapitalismus, bla bla bla, ich würde das gerne ein bisschen runterbrechen und würde es gerne an einem Beispiel machen. Und wir können aber in der Diskussion natürlich viel, viel weiter noch greifen, als nur das, was ich jetzt heute als Beispiel bringen möchte. Also wie transformiert sich Öffentlichkeit? Und Öffentlichkeit vielleicht verstanden als ein Prozess von politischer Auseinandersetzung, aber auch von politischer Willensbildung. Und da spielen in den letzten 10 Jahren die virtuellen Plattformen halt eine große Rolle. Und wenn man noch kleiner schränken würde, dann würde man gucken, wie verhalten sich vielleicht soziale Medien, wie verändern die unsere Art zu kommunizieren und vor allen Dingen, welche Herrschaftsverhältnisse prägen sich ein, also sind erkennbar durch die Nutzung von virtualisierter Öffentlichkeit. Also ich versuche das nicht zu theoretisch zu machen und jederzeit gerne dazwischen grätschen, wenn irgendwas unsinnig oder unverständlich klingt zumindest. Und ich fange mit was, das sind nur 3 Folien, die klingen sehr mathematisch. Ich fange mit einem kleinen gesellschaftlichen Modell an, um sowas wie Fragmentierungsprozesse zu erklären. Also das, uns allen ist klar, dass ein mathematisches Modell nicht irgendwie soziale Beziehungen abbilden kann. Das setzen wir einfach voraus. Wir gucken trotzdem mal, wie sich eine Mini-Gesellschaft verhalten würde, die eigentlich nur sowas kennt wie Freund-Feind-Schema. Ist vielleicht gar nicht so ganz unmodern bei ganz vielen Auseinandersetzungen, sei es Corona, sei es Ukraine-Krieg. sind die ganzen Dinge sehr, sehr polarisiert. Also das macht das Modell auch. Also ich bin entweder Freund von irgendjemandem oder ich mag jemanden nicht. Und dann hat das auch Auswirkungen auf meine Meinungsbildung. Da kommen wir gleich zu. Und ich mache sowas wie, es gibt vier Arten, also drei Leute, J und K, können irgendwie miteinander befreundet sein. Wenn alle befreundet sind, ausbalanciert, alles gut, gibt keinen sozialen Stress. Hier ist der Feind meines Feindes, ist durchaus mein Freund, ist auch, kennen wir schon von den Antideutschen. Das ist also auch, macht auch keinen sozialen Stress, auch erstmal ausbalanciert. Aber es gibt also auch zwei Konstellationen, die sind unbalanciert. Alle mögen sich nicht oder eine Person wird von zweien gemocht, aber die können untereinander nichts miteinander anfangen. Ist auch konfliktreich, weil man irgendwie versucht, das zu harmonisieren. Wenn ich jetzt gucke, wie sich diese Freundschaftsverhältnisse entwickeln, entlang einer Fragestellung, die hier dargestellt ist mit Meinung Ja nach oben, Meinung Nein nach unten. Also machen wir die Fragestellung einfach. Sollen es mehr als 100 Milliarden sein? Will man 300 Milliarden für Rüstungsindustrie ausgeben? Blablabla. Könnte man ja eine sehr polarisierte Diskussion darüber führen. Und die Meinung, die man zu solch einer konkreten Fragestellung hat, wirkt sich auch aus auf die zukünftigen Freundschaftsverhältnisse. Wenn ich also ständig mit jemandem bezüglich polarisierender Fragestellung im Clinch liege, dann werde ich vielleicht zukünftig auch nicht mehr Freund sein wollen. Das bildet dieses Modell ab. Und das muss man jetzt nicht verstehen, aber hier passiert nichts Wildes. Einfach werden hier die aus der vorigen Folie, diese Freundschaftsverhältnisse, das ist entweder eine plus 1 oder eine minus 1, die werden miteinander multipliziert, sodass hier hinten irgendwie entweder eine 1 oder eine minus 1 steht. Und hier vorne wird gekoppelt die Meinung SI und SJ, also ja oder nein, auch mit dem Freundschaftsverhältnis. Und es führt zu sozialem Stress, wenn die beiden befreundet sind, aber unterschiedliche Meinungen haben. Oder wenn sie in Feindschaft stehen und die gleiche Meinung haben, führt es auch zu sozialer Spannung. Genau. Dieses Modell, ich erzähle jetzt nicht, wie man das durchsimulieren kann, für uns ist nur interessant, wir gucken uns an, wie sich solch eine Modellgesellschaft verhält, in Abhängigkeit davon, mit wie vielen Personen eine einzelne Person befreundet ist. Also hier in diesem Beispiel sind es vier. 1, 2, 3 und 4. Und das haben alle hier. Und natürlich ist eine reale Gesellschaft, sie haben nicht alle gleich viele Freundinnen und Freunde, das ist dann unterschiedlich. Das kann man danach dann simulieren und gucken, wie das Ergebnis abändert. Und ich komme direkt zum, weil uns die Simulation überhaupt nicht interessiert, ich komme direkt zum Ergebnis und das ist vielleicht interessant. Abhängig von einer, das ist ein Modellparameter, sozialen Temperatur T, findet man ein ziemlich krasses Sprungverhalten, also das nennt man einen Phasentransition, also einen Phasensprung. Da kann ich immer, hier das K ist die Anzahl der Freunde und Freundinnen, die in dem Modell eingebaut sind. Also das, was gerade in dem Beispiel hier 4 war. Dann kann ich also zu jeder sozialen Temperatur, ich erkläre gleich, was das sein könnte, immer einen Schwellenwert von K, also der Konnektivität, wie viele Freunde habe ich, finden, ab wo sich das Verhalten total ändert. Hier habe ich das Blaue, ist eine relativ ausgeglichene Gesellschaft, die kommt damit klar, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, führt nicht dazu, dass die Leute in wahnsinnige Auseinandersetzungen kommen. Der gelbe Bereich ist tatsächlich dann der, was hier aufgetragen ist, die Polarität, die Polarisierung. Das ist einfach nur die Anzahl von balancierten Dreiecken, Löcher hier, im Netzwerk, minus die Anzahl von unbalancierten, geteilt durch die Summe der beiden. Und das Ding ist hier aufgetragen. Und was man da feststellt, das muss man jetzt mathematisch nicht alles komplett nachvollziehen können, was man da feststellt ist, hier blau, sehr durchmischtes Verhalten, gelb, sprungartiges Verhalten zu. Es gibt ganz wenige Cluster, also Klumpen, in denen alle einer Meinung sind. Aber die Verbindung von dieser Gruppe, irgendeine Subgruppe, zu dem Rest der Gesellschaft ist nur über ein Feindschaftsverhältnis verbunden. Ja, also ich habe alles positive Links in dieser Subgesellschaft und habe dann eine negative Verbindung zum Rest der Gesellschaft, die auch wieder fragmentiert ist in wenige Subgesellschaften. Also wir kriegen einen Fragmentierungsprozess, kann man tatsächlich ganz real sehen, wenn man sich dann die 1000 Leute, die hier durchsimuliert sind, anschaut, wer mit wem kann und wer mit wem nicht mehr kann, dann finden wir hier immer einen Schwellwert, ab wo, wenn ich also noch mehr Freunde und Freundinnen habe, gegenüber denen ich mich vielleicht sozial austarieren möchte, dann führt das eher zu so einer Verklumpung von Gesellschaft, also Teilgesellschaften bilden sich, die aber stark abgeschottet sind vom Rest der Gesellschaft. Und in diesem komischen Modell, das ist so simpel, da steckt noch nichts drin, wie irgendwelche Leute sind Lautsprecher, haben mehr Einfluss als andere auf die Gesellschaft, sondern hier ist erstmal alles pseudo-egalitär, alle haben die gleichen Rechte und Möglichkeiten, was die Kommunikation und Willensbildung angeht. Ich wollte den Parameter T noch kurz erklären. Das ist eigentlich die Häufigkeit, mit der hier meine Meinungen sich verändern. T gleich 0 ist sowas wie Vatikan. Alle 100 Jahre kommt irgendjemand auf eine Idee, vielleicht mal was in Frage zu stellen, aber ansonsten ändert sich nichts. Und T gleich 10, hier relativ weit oben, ist, alle sind total hibbelig und bei jeder neuen Fragestellung, die auftaucht, stellt man all seine Freundschaftsverhältnisse wieder in Frage. Also eine sehr, wie nennt man das, hektische Gesellschaft. Irgendwo dazwischen ist dann vielleicht ein realistischer Wert. Aber was das Wichtige ist einfach, es gibt einen Schwellwert oberhalb dessen, also noch mehr Kontakte, noch mehr Freundschaften, zu so einem Fragmentierungsprozess, also Bildung von Echokammern, das kann man tatsächlich dann sehen, Leute, die abgeschlossen in irgendwelchen Bubbles rumhängen und mit anderen nichts mehr zu tun haben. Also was soll das darstellen? Soll eigentlich ein bisschen versuchen zu erkennen, was ist in den letzten 10 Jahren, wo so ein bisschen der Siegeszug der sozialen Medien gelaufen ist. Leute sind nicht mehr nur hier in den Ortschaften und in den benachbarten Städten miteinander eng vertraut, sondern auf einmal hat man sowas wie vermeintlich Hunderte von Freundinnen und Freunden, was immer das ist, können wir nachher noch diskutieren, was eine Qualität vielleicht so eine echte Freundschaft ausmachen würde. Warum das tatsächlich zu einem beobachtbaren, also von Sozialwissenschaftlern beobachtbaren Verhältnis führt von Fragmentierungsprozessen. Also eine Gesellschaft zerfällt in Einzelgesellschaften, miteinander wenig Austausch haben, während das vorher nicht der Fall war. Also ein Erklärungsansatz vielleicht, dass die Anzahl der Kontakte schon eine Rolle spielt, ob Fragmentierung stattfindet oder nicht. Auf so einem komischen mathematischen Level wollen wir natürlich nicht bleiben, weil wir alle, oder ich hoffe, wir sind alle der Meinung, dass man damit keine soziale Physik oder so abbilden kann, sondern ich will eher gucken, was sind denn so treibende Technologien, die diesen Prozess der Fragmentierung maßgeblich mitbestimmen. Also gucken wir uns an, gibt es sowas wie Gemeinwohl, ist das in einem Geschäft von künstlicher Intelligenz, was ein treibender Faktor ist für das Entwickeln von technologischen Plattformen. Spielt das dann eine Rolle, der Prozess von Disruption, also ich zerstöre alles, was ich bisher gekannt habe, um möglichst viel und freizügig neue Technologien entwickeln zu können und soziale Prozesse komplett neu strukturieren zu können. Also Disruption, die vehementeste Form von Disruption ist halt Krieg. Ich zerstöre alle sozialen Beziehungen, ich mache die Menschen vollkommen platt in ihren verkrusteten sozialen Strukturen und danach kann ich irgendwie einen Neuaufbau wagen, mit dem dann sich eine Gesellschaft komplett neu organisieren lässt. Und die Disruption kennen wir aber auch als technologische Disruption, wenn ich also sage, ich möchte hier zum Beispiel das Einkaufsverhalten von Leuten komplett ändern, dann versuche ich sowas wie Lieferdienste einzuziehen führt wirklich dazu, dass für ganz, ganz viele Leute das ursprüngliche Sozialverhalten, was auch im Einkauf eine Rolle gespielt hat, nicht mehr von großer Bedeutung ist. Ihr kennt es alle, die ganzen komischen Lieferdienste, Lieferando-Gette, also die so ein bisschen ihre Hochphase in der Corona hatten. Das ist ein disruptiver Prozess gewesen, was Einzelhandel angeht. Solutionismus muss ich, glaube ich, ein bisschen erklären. Das sind jetzt alles nur Bausteine, die wir für die Debatte gleich brauchen. Und deswegen führe ich sie jetzt einfach mal kurz ein. Solutionismus soll heißen, kommt von Englisch Solution, ich bin lösungsorientiert oder ich gebe vor, lösungsorientiert zu sein. Und ich stehe aber auf technologische und technokratische Lösungen. Ich mache ein Beispiel. Manhattan hat ein Problem gehabt, den U-Bahn-Verkehr irgendwie so auszugestalten, dass das Mobilitätsbedürfnis der Leute noch irgendwie auch leistbar war. Also man brauchte neue U-Bahn-Linien eigentlich. Und man hat aber dann festgestellt, das kostet eine Menge Kohle, buddeln und neue U-Bahn-Linien bauen. Lass uns doch was anderes machen. Wir führen einfach dynamische Preisgestaltung ein und die ganzen Spitzen morgens und nachmittags, die dazu führen, dass der Verkehr fast zusammenbricht, also die U-Bahn viel zu voll sind, das machen wir so, dass Leute, die gar nicht arbeiten müssen, da versuchen wir über den höheren Ticketpreis in den Spitzenphasen, versuchen wir die davon abzuhalten zu fahren. Also man löst gar nicht das Problem, was eigentlich zu lösen war, nämlich ein größeres Mobilitätsangebot, sondern man löst ein Ersatzproblem, lass uns die Leute doch, die nicht unbedingt müssen, denen machen wir es einfach teurer und deswegen fahren die dann nicht mehr und wir kriegen diese chaotischen Spitzen rausgenommen. Und das ist ein bisschen, das kann man an vielen, vielen Beispielen sehen, das ist typisch für Solutionisten, dass sie eine technische Lösung für ein Ersatzproblem liefern und sie geben auch noch vor, das sei möglichst unideologisch. Tatsächlich stellt sich aber heraus, dass die Ideologie des Pragmatismus, dass das eher ihre Ideologie ist und das mitnichten Ideologie frei ist, was sie da betreiben. Also Silicon Valley hat uns einen Haufen Solutionisten produziert, die für gesellschaftliche Probleme irgendwelche technischen Lösungen finden oder präsentieren. Und wenn man genau hinschaut, sind es halt eigentlich nur technische Ersatzlösungen und nicht unbedingt etwas, was uns weiterbringt. Worauf ich ein bisschen hinaus will, ist das Geschäft von KI. Wenn ich mir angucke, was künstliche Intelligenz, wir kommen später noch auf Chat, GPT und solche Entwicklungen, was KI eigentlich im Wesen produziert, nämlich eine Art von gesellschaftliche Muster erkennen. Ich habe eine große Masse an Leuten und nach diesem People-like-you-Prinzip versuche ich, Leute einzusortieren. Also andere Leute haben ein ähnliches Suchverhalten bei Google gehabt wie du. Deswegen gehe ich davon aus, dass du auch ein Mensch bist, der in einem gewissen Gehaltssegment unterwegs ist. Der ist also für uns als jemand, der Plattformen, also hier Online-Verkäufe macht, bla bla bla, bist du interessant oder nicht interessant. Mit solchen Vergleichsmustern arbeitet KI. Also KI kann eigentlich nur Muster erkennen. Mehr steckt da nicht hinter. Und worauf ich will das jetzt nicht im Grundsätzlichen erklären, worauf ich hinaus will ist, KI hat überhaupt keine Ahnung, was sowas wie Gemeinwesen oder so sein könnte, sondern es werden stumpf Ähnlichkeiten erkannt. Das heißt, technische Lösungen, die auf KI basieren, sind in der Regel das absolute Gegenteil von gemeinwohlorientiert. Weil das eine individualistische Optimierung findet statt, mit solchen Mustererkennungen, aber bislang hat es noch keine Lösung gegeben, wo man sagt, ah, das ist doch irgendwie eine interessante Idee für eine gerechtere Gesellschaft. Nee, bislang waren alle präsentierten Lösungsansätze, haben das Problem von Ungleichheit eigentlich eher verstärkt. Das klingt jetzt ein bisschen floskelhaft, weil wir das natürlich an einzelnen Beispielen belegen müssen. Ich versuche es gleich an den sozialen Medien vielleicht ein bisschen deutlicher und glaubhafter zu machen. Also, ich halte es für fast schon diametral sich ausschließende Dinge, einen technischen Solutionismus und sowas wie egalitäre Gesellschaft, irgendwas Emanzipatorisches, das läuft meistens in entgegengesetzte Richtung. Jetzt kann man auf die Idee kommen, ja, aber was war denn früher mal die Idee mit Sharing, Carsharing und so weiter und so fort. Ja, funktioniert, solange Leute das selbstorganisiert betreiben. Wenn das dann irgendwann also erfolgreich genug war, dass irgendjemand diese Plattform einfach aufgekauft hat und daraus dann ein Businessmodell gemacht hat, ab da war es nicht mehr gemeinwohlorientiert. Also da hat man einen Haufen Beispiele, wo sich eine eigentlich ganz schlaue Idee in ihr Gegenteil verkehrt hat und die Idee des Sharings war dann nicht mehr gegeben, sondern am Ende hat die Plattform profitiert und die Leute, die als Nutzerinnen der Plattform da sind, hatten weder Mitspracherechte, sondern in erster Linie mussten Daten oder Kohle abdrücken. Dieses Geschäft mit der künstlichen Intelligenz, verbunden mit einer Technologie, die sich Big Data nennt, also das Umgehen mit sehr, sehr großen Datenmengen, hat auch dazu geführt, dass sich tatsächlich nicht nur Wissenschaft, sondern ganz viel alltagsrelevante Prozesse total verändert haben. Und ich habe mal hier ein Zitat mitgebracht von Chris Anderson, das ist der ehemalige Chefredakteur von einer Tech-Zeitschrift, Wired heißt die, und der sagt, ich lese mal eben vor, falls man es nicht so gut lesen kann, wir leben in einer Welt, in der riesige Mengen von Daten und angewandte Mathematik alle anderen Werkzeuge ersetzen kann. Ob in der Linguistik, in der Soziologie, raus mit all den Theorien von menschlichem Verhalten, scheiß drauf, was Taxonomie ist, Ontologie oder Psychologie, wer weiß schon, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich gerade verhalten. Der springende Punkt ist, wir können das so genau messen und können sogar, das würde ich jetzt noch hier hinzufügen, das Verhalten sogar vorhersagen, nicht nur erkennen und das mit nie gekannter Genauigkeit. Also, warum soll man noch was anderes als reines Datenanalyse betreiben? Warum soll man sich noch mit sowas wie Kausalität beschäftigen? Also, was hängt mit wem zusammen? Interessiert mich nicht, wenn ich genügend Daten habe, kann ich das schon rauslesen. Ja, also das ist tatsächlich auch eine Veränderung in dem, wie Menschen, wie zum Beispiel auch die Soziologie, versucht, Prozesse zu analysieren. Also warum gibt es in irgendeinem Brennpunkt Stress? Das würde jemand wie Chris Anderson gar nicht mehr fragen. Der kriegt nur raus, aha, hier Haufen Leute mit wenig Einkommen, Stress, hängt irgendwie zusammen. Weiß nicht wie, ob das eine aus dem anderen folgt, sonst wie. Also man macht sich gar nicht die Mühe mehr zu gucken, warum, welche genauen Prozesse erzeugen Frust und wo knallt's und wo geht es dann los mit brennenden Kopfautos und so weiter und so fort, sondern man findet nur raus, ja, ist irgendwie ein Brennpunkt, müssen wir mit umgehen und müssen wir dann andere technische Lösungen verfügen. Und wenn man nur Verhaltensbeschreibung macht, dann könnte das noch harmlos klingen, dann kann man noch nicht so viel versauen. Aber wenn man dann auch noch das macht, was Verhaltenssteuerung angeht, und da würde ich gerne darauf hinauskommen, weil wir es bei den sozialen Medien mit den Eingriffen in die Art, wie wir kommunizieren, tatsächlich stattfinden, dann wird es komplexer und dann wird es auch eine Frage, wie frei kann sich Gesellschaft entwickeln, wenn es irgendwelche Protagonisten, Protagonistinnen gibt, die Verhaltenssteuerung tatsächlich massiv betreiben können. Und da gibt es einen Begriff Nudging, weiß nicht, ob der allen was sagt, kommt aus dem Englischen und heißt eher sowas wie anstupsen. Also ich sage niemandem, was er zu tun hat, also keine Kommandostruktur oder sonst was, sondern ich rege an, dass sich jemand doch die Gedanken zu dem und dem Thema mal machen sollte. Und das mache ich, weil wir haben jetzt erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun und weil wir uns wahrscheinlich noch nie in irgendeiner gesellschaftlichen Auseinandersetzung auf der Straße irgendwie getroffen haben. Aber wenn ich jetzt mitkriege, ihr seid oder Teile von euch sind in irgendeiner Gruppe und ich habe die Möglichkeit, in dieser Gruppe Informationen zu setzen, dann würde sich wahrscheinlich jemand von euch über die Meinung von einer befreundeten Person viel eher dazu bringen lassen, sich mit einem Thema, mit einer Fragestellung auseinanderzusetzen, als wenn ich erzählen würde, ey, mach das mal. Ja, also die Idee, wir kommen später noch darauf, wie Cambridge Analytica das gemacht hat bei Wahlbeeinflussung. Ich belasse Wahlfreiheit, aber in einem eingeschränkten Maße. Und ich sorge dafür, dass sich Leute mit etwas auseinandersetzen. Und wenn zum Beispiel in einer WhatsApp, Facebook, was weiß ich, Twitter-Gruppe, in irgendeiner Telegram-Gruppe ich ein Thema setzen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ich vielleicht Zugang zu jemandem bekomme und sein Verhalten beeinflussen kann, ohne dass ich genau sage, was zu tun ist. Also, Nudging ist, strukturell ist es so, derjenige, der genudged wird, der angestupst wird, merkt es nicht. Er hat weiterhin noch Wahlfreiheit, ihm wird nicht irgendwie gesagt, wie er sich zu verhalten hat. Aber sein Verhalten wird ein bisschen in eine Richtung gelenkt. Also ganz primitiv gesagt ist zum Beispiel eine Google-Liste. Ich suche nach irgendetwas und bekomme die ersten 10 Einträge genannt. Dann ist die Positionierung, was auf Platz 1 steht, was auf Platz 3, auf 5 und so steht, ist auch schon eine Form von Nudging. Aber das ist sehr harmloses Nudging. Ja, also weil ich werde natürlich, niemand liest sich bis Eintrag 217 die ganzen Google-Ergebnisse durch, sondern der erste Bildschirm, die ersten 20 Resultate sind wahrscheinlich das, was in irgendeiner Form zu den Suchergebnissen zählen wird, die ich tatsächlich ernst nehme. Also ist das auch eine Form von Nudging. Und es gibt einen Haufen von psychotechnologischen Methoden, wo ich tatsächlich auf die Wahrnehmungsfähigkeit von Leuten, das kommt ganz viel aus der Werbeindustrie, aber die wird politisch auch, kann genutzt werden, wo ich tatsächlich auf das Verhalten einzelner Leute eingehe, ohne dass sie merken, dass ich sie gerade beeinflusst habe. Und das stellt die Frage, wie autonom sind denn eigentlich noch unsere Entscheidungsprozesse, wenn unser Informationshaushalt und unsere Willensbildung tatsächlich von solchen Beeinflussungen abhängt. Also die Frage, gibt es ein Herrschaftsverhältnis zwischen denen, die einen Nudge schreiben, also ein Programm entwickeln, was zum Beispiel in den sozialen Medien dafür sorgt, welche Nachricht mich an welcher Position erreicht. Es wird Werbung eingespielt, es wird politische Werbung eingespielt und auf welchem Platz, auf welchem Ranking das passiert, ist tatsächlich ein Herrschaftsverhältnis zwischen denen, die diesen Algorithmus konzipieren und all den anderen, die als Nutzerinnen dem ausgeliefert sind. Klingt noch ein bisschen blasig, ne? Also ein bisschen nach wilden Worten. Aber es ist tatsächlich eine ganz interessante Auseinandersetzung. Ist Nudging eine legitime Methode, in die Entscheidungsfreiheit von Leuten einzugreifen? Oder bräuchte es nicht eher andere Methoden, dass ich zum Beispiel, die klassische Aufklärungsvariante wäre, ich versuche Leute zu befähigen, ein Problem selber zu durchdringen, dann muss ich niemanden dazu anstupsen, also Mülltrennung, keine Ahnung was. Also wenn die Einsicht darin ist, das könnte Sinn machen, dann ist das ein anderer Prozess, als wenn ich dafür sorge, dass Leute, die Müll falsch sortiert haben, mit Strafpunkten in irgendeinem sozialen Kreditsystem à la China dazu angehalten werden, den Müll doch richtig zu trennen. Also solche Nudging-Methoden sind hoch umstritten, aber sie finden, ohne dass es tatsächlich eine gesellschaftliche Auseinandersetzung gibt, finden sie im Alltag mehr und mehr Platz und haben Einfluss auf uns. Von jemandem, der heißt Sean Parker, das ist jemand, der Facebook mitgegründet hat und einer der langjährigen Programmierer in Facebook war, der ist ausgestiegen und der hat relativ viel über die Nudging-Methoden zum Beispiel im Facebook-Algorithmus mitgeteilt. Die sind jetzt nicht neu, Facebook ist ja auch so ein bisschen oldschool, aber das lässt sich strukturell schon auch auf andere Netzwerke, auf TikTok und Co. übertragen. Der Algorithmus ist dafür so gemacht, dass über Dopaminausstöße ich dazu angehalten bin, möglichst lange auf der Plattform zu verbleiben, weil lange Zeit auf der Plattform heißt, höhere Werbeeinnahmen für denjenigen, der die Plattform konzipiert hat. Na, also die Verweildauer ist tatsächlich das, was interessiert. Das heißt, ich trigger jemanden mit interessanten Nachrichten und interessant werden wir gleich noch sehen, welche davon wirklich von Bedeutung sind und am stärksten dazu anregen, dass ich nicht nur weiterlese, sondern vielleicht auch durch Empörung, Hass, whatever, anfange zu reagieren, mich in eine Interaktion reinbegebe, die mich viel, viel länger auf der Plattform hält. Und Sean Parker hat ein bisschen erzählt, mit welchen Methoden sie dieses Glücksgefühl, hey, wow, da hat jemand meine Geschichte weitergeleitet, das wird geteilt, er hat mir eine Response geschickt, bla bla bla, wie das versucht wird, algorithmisch zu steuern, dass du also bei der Stange gehalten wirst und eigentlich trotz Banalitäten aus dieser Kommunikationsschleife gar nicht mehr raus willst. Also interessant hier ist, was man von den Files von Sean Parker hat lernen können, dass bei Facebook der größte Anteil sind Psychologinnen und nicht unbedingt ITler, also Programmiererinnen. Es geht tatsächlich darum, rauszukriegen, wie tickt jemand und wie kann ich ihn dazu animieren, selber jetzt auch zu posten und nicht nur zu konsumieren. Und vielleicht machen wir es deutlich an dem, wie die Twitter-Übernahme politisch diskutiert wurde. Die wurde so ein bisschen, oder ich weiß nicht, daran schade fand. Aha. Was ich schade fand, ist, das wurde fixiert auf Elon Musk, weil er halt so ein, ja, einige sagen leicht gestört, so ein erratischer Mensch ist, der dann irgendwie aus einer Gekränktheit, aus einer Eitelkeit agiert. Und dann wurde das in den Medien immer analysiert, was ihn denn treibt, Twitter zu kaufen oder dann doch nicht zu kaufen. Und was in den Hintergrund getreten ist, ist neben dieser komischen, schillernden Persönlichkeit, ist eigentlich das, was das an politischem Einfluss, an politischer Zerstörung mit sich gebracht hat. Also Twitter war vorher nicht toll und ist aber jetzt nochmal einen ganz entscheidenden Schluck schlechter geworden durch die Übernahme. Wir werden gleich sehen nochmal, woran das vielleicht liegt. Aber mir geht es tatsächlich um die politische Dimension dieses Problems. Also Kommunikation und gerade Twitter ist bekannt dafür, ich fange direkt mal mit der Bedeutung von Twitter an, ist eigentlich ein kleines Netzwerk, verglichen mit TikTok, Facebook und Co. Eine ganze Größenordnung kleiner. Also hier sind 200 Millionen Leute nur weltweit, die sich auf Twitter rumtummeln oder monatlich zumindest irgendwas posten. Also die ganzen Karteileichen mal nicht mitgezählt, sondern die wenigstens einmal im Monat sich auf Twitter Sachen angucken oder schreiben. Das heißt eigentlich ein kleines Netzwerk, und warum ist es trotzdem so von Bedeutung? Auf Twitter sind überdurchschnittlich weiße, überdurchschnittlich gut verdienende und überdurchschnittlich eloquente, also gut gebildete Menschen am Start. Twitter gilt so ein bisschen als die Plattform für politisch Aktive, politische Entscheider. Also es hat eine ganz andere Bedeutung als irgendwelche Konversationen, die es auf Facebook, TikTok und Co. gibt. Auch wenn wir sehen nachher, dass es Annäherungsprozesse der unterschiedlichen Netzwerke gibt, die werden sich immer ähnlicher, hat Twitter erstmal das Alleinstellungsmerkmal gehabt, dass hier Politik verhandelt wird, und Twitter ist nach wie vor das Medium, über das der klassische Journalismus auch getriggert wird. Also die Notwendigkeit, dass irgendwie die FAZ, die Süddeutsche oder sowas mit einem Thema rauskommen muss, ist fast immer durch einen Diskurs auf Twitter gegeben. Irgendjemand hat auf Twitter eine Meldung rausgehauen, dann wird ganz schnell recherchiert und man muss irgendwie zu dem Thema was rausfinden. Also Twitter ist tatsächlich für den politischen Betrieb eine relativ, zwar kleine, aber wesentliche Plattform. Und gekränkt. Das sagst du oder fragst du? Nee, das war jetzt einfach nur so, ja, ergänzend. Genau. Es geht ja halt als politische Datenbank und es geht halt auch gerne so als, genau, also auch, wie man das jetzt bewertet, ist dann sei nochmal dahingestellt. Genau. Es wird halt auch so, und das ist halt jetzt ein bisschen mit Maske getroffen. Genau. Also man kann sich fragen, ist das nicht erstmal ein sinnvolles Konzept, dass es ein Netzwerk gibt, und Vernetzung klingt ja auch erstmal gut, nur die Regeln des Netzwerkes und wer hat welche Sichtbarkeit, was wird die Reichweite meines Posts steuern, diese Fragestellungen führen dann dazu, dass es da enorme Schieflagen gibt und tatsächlich auch schon vor Elon Musk gab. Also es wäre ein bisschen primitiv zu sagen, vor Elon Musk war Twitter super und die Probleme sind erst mit ihm gekommen. Nee, es gab strukturelle Probleme schon vorher und die haben sich deutlich verschärft mit ihm. Gekränkte Männlichkeit ist die Folie übertitelt, oder dass es um mehr als gekränkte Männlichkeit geht. Aber das ist tatsächlich ein Phänomen der letzten 2 Jahre ungefähr, dass Leute, die irgendwie sich in ihrer Eitelkeit, in ihrer Entfaltungsmöglichkeit beschränkt sehen, Donald Trump hatte ja den Bann bekommen, sowohl bei Facebook als auch bei Twitter, nach dem 21, glaube ich, war es, Januar 21, die Kapitolerstürmung, zu der er maßgeblich, so sagt ein Untersuchungsausschuss, per Twitter beigetragen hat, also die Mobilisierung zur Erstürmung des Kapitols, die hat das fast zum Überlaufen gebracht und dann wurde Donald Trump erstmal gesperrt. Und was macht er? Er gründet ein eigenes Netzwerk, Truth Social. Es sind nicht so viele, es sind eher 2-3 Millionen, die sich da rumtummeln. Also war jetzt nicht unbedingt ein Schachzug, der ihn ähnlich sichtbar werden lässt wie vorher auf Twitter. Kanye West mit seinen antisemitischen Äußerungen auch von ganz vielen Plattformen runtergeflogen, kauft sich Parler, ein typisches rechtes Netzwerk, wo ein Haufen Antisemiten und rechtsradikaler Leute rumtummeln. Und da war der Schachzug von Elon Musk schon ein bisschen schlauer. Beide sind eigentlich hier, Trump und West, sind eigentlich ein bisschen in die Bedeutungslosigkeit weggedriftet. Und Elon Musk sagt, nee, das, was mir jetzt Schwierigkeiten bereitet, nämlich die Regeln auf Twitter, ich kaufe den Laden und ändere die Regeln und betreibe dann sozusagen mein Geschäft weiter. Er hat 110 Millionen Follower auf Twitter, also jeder zweite auf Twitter ist bei ihm auch Follower. Das heißt, seine Einflussmöglichkeit, die will er nicht abgeben. Und er kauft für relativ viel Geld, habt ihr alle mitverfolgt, kauft er, wollte er dann doch nicht mehr kaufen und per Gerichts- oder um den Gerichtsentschluss vorzukommen, kauft er es dann doch. Also, was wir feststellen, ist sowas wie die Einschränkung von Entfaltungsmöglichkeiten führt dazu, dass man sich irgendwie seine Haus- und Hofplattform als reicher Oligarch zu kaufen scheint, um da die Regeln neu zu setzen und um da sicher zu sein vor irgendwelchen Kommunikationseinschränkungen. Und die Konzepte von Redefreiheit, die die Leute im Kopf haben, sind erschreckend banal. Also es ist tatsächlich bestenfalls naiv, wir müssen allerdings von Schlimmerem ausgehen, wie sozusagen die Konzeption von Redefreiheit zum Beispiel von Elon Musk ist. Also für ihn ist alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Klingt erstmal ganz eingängig, ist natürlich bei genauer Betrachtung ziemlicher Unfug. Weil ein Haufen Zeugs von Herabwürdigung, Diskriminierung oder sowas finden nicht in dem illegalen Bereich statt, sondern die sind halbwegs legal. Ich kann jemanden dissen in Netzwerken, ich kann ihn mit Fake News, mit Falschinformationen über ihn, kann ich ihn erstmal zuschütten und ihn diskreditieren und habe aber noch gar nichts gemacht. Ich habe nicht offen zur Gewalt aufgerufen, bei ihm vorbeizugehen und ihm die Fresse einzuhauen, sondern ich habe einfach nur ihn als Person in einem Verband, meinetwegen in der Schule, in der Klasse, habe ich ihn erstmal nur stigmatisiert und unmöglich gemacht und das durchaus mit legalen Mitteln. Also mit so einer einfachen Geschichte ist es mit Sicherheit nicht getan. Und da erzähle ich auch nichts Neues, das kennen wir natürlich jetzt seit 10 Jahren, Social Media, ist klar. Und wir werden gleich noch sehen, wo sowas auch eskaliert, wo das tatsächlich dann zu lebensbedrohlichen Situationen führt. Aber Hetze ist nichts, was irgendwie nur mit Strafrecht irgendwie abzugolten ist. Also alles zuzulassen, was jetzt nicht gerade von dem nationalen Recht erlaubt ist, ist eine unsinnige Geschichte. Und weil Elon Musk ja zwischendurch mal gezögert hat, ob er das überteuerte Twitter überhaupt noch kaufen soll, gab es dann einen Gerichtsprozess und in den Gerichtsakten findet man ein paar interessante Geschichten. Da wurden nämlich seine Kommunikation in der Phase, wo er überlegt hat, kaufe ich nicht, die wurde analysiert von Gericht und die wurden dann auch für uns zugänglich. Und dann taucht auf jemand auf, Matthias Döpfner, hier CEO, Springerpresse Vorstandsvorsitzender. Der hat Elon Musk gut zugeredet, kauft die Geschichte, wir können für dich auch den Alltagsbetrieb regeln. Also da wurde so ein bisschen, da hatte man Interesse, auch die gerade schwindende klassische Medienwelt aufzupeppen, indem man vielleicht einen Fuß in der Tür hat bei Twitter. Und Döpfner hat tatsächlich nicht gerade ein subtileres oder ein tieferes Verständnis von Redefreiheit, sondern er versucht das, was bei ganz anderen Netzwerken in tausenden von Seiten versucht wird, herauszufinden, was noch erlaubt sein kann, welche Form von Diskreditierung aber weggelöscht werden müssen und so weiter und so fort. Das versucht er auf drei Punkte zu minimieren. Und er sagt, hey, Twitter, alle Benutzer stimmen bei uns zu, wenn du, Elon Musk, das kaufst und wir für dich das mitbetreiben, den Dienst nicht zu nutzen, um Spam zu versenden oder andere Nutzer zu betrügen, keine Gewalt propagieren und keine illegale Pornografie zu verbreiten. Das war seine Idee und das ist so ein bisschen das arg unpolitische Verständnis von dem, was es bedeutet, so ein Netzwerk zu betreiben und die Verantwortung, die man damit hat. Also, was wir feststellen ist, die Vorstellung und das Regelwerk von Twitter ist jetzt nicht nur, was im Social-Media-Bereich von Bedeutung ist, sondern auch die klassischen Medien versuchen, in diesem Geschäft Fuß zu fassen und versuchen, sich ähnlich mit solchen, sag ich mal, apolitischen Vorstellungen von Redefreiheit da Zugang zu verschaffen. Und tatsächlich funktionieren soziale Medien aber anders als öffentliche Plätze, weil es wird immer propagiert, lass uns doch den globalen Marktplatz bauen über solch eine Kommunikationsplattform, zu der alle Leute Zugang haben, Zugangshürden möglichst niedrig, kaum Beschränkung von Inhalten und keine Nutzerinnenrechte sollen verletzt werden. Letzteres findet natürlich massiv statt und mit all den Diskreditierungen und Herabwürdigungen, die im Netz passieren, ist das also ein Ideal, von dem man ganz schön weit entfernt ist. Und was ist der Hauptgrund dafür, dass man so weit entfernt ist? Oder wo findet eigentlich Einflussnahme statt? Es ist ja jetzt nicht nur, dass Leute irgendwie ihre beschissenste Seite nach außen kehren, weil sie vielleicht mit irgendeiner Form von Anonymität, und das ist jetzt kein Plädoyer gegen Anonymität, ich bin für anonymes Kommunizieren, aber es ist ja nicht so, dass nur, weil die Leute anonym reden können, auf einmal die beschissensten Seiten von ihnen emporkommen, sondern es hat auch damit zu tun, dass die Reichweite, die ich erzielen kann, abhängig von den Inhalten, die ich poste, ganz unterschiedlich ist. Und bevor ich das genauer analysiere, würde ich nur noch mal kurz mitteilen oder kurz erzählen, dass es unterschiedliche Kategorien gibt. Ich kann posten als Privatperson, ich kann Werbung schalten, dafür muss ich bezahlen und die ist reichweitenabhängig, wie viel ich dafür bezahlen muss und sehr, sehr genau zugeordnet. Ich hätte ganz gern die Einkommensklasse von 1.500 bis 1.800 Euro netto monatlich. Ich möchte gerne stärker eine LGBTQ-Community adressieren. Kannst du bei Facebook alles einstellen, an wen du Werbung schicken möchtest. Und das, was am problematischsten ist, dass es überhaupt politische Werbung gibt und dass mehr und mehr von diesen Plattformen jetzt wieder dazu übergehen, politische Werbung zuzulassen. Politische Werbung heißt, ich mache nicht nur irgendein Produktplacement, was total banal ist, da könnte man ja sagen, ist mir doch egal, sondern ich nehme Einfluss, so wie Cambridge Analytica 2016 auf die US-Präsidentschaftswahl, ich nehme Einfluss, indem ich Leuten, abhängig zum Beispiel von ihrer Hautfarbe, unterschiedliche Inhalte zukommen lasse. Also Cambridge Analytica hatte 2016 ungefähr 200 Millionen eher aus der BPOC-Community, also Leute mit nicht heller Hautfarbe, wurden versucht, von der Wahl abzuhalten. Und dieses Profiling, wer ist denn überhaupt, wer gehört zur Black Community, wer ist mit welcher politischen Couleur vielleicht unterwegs, dieses Wissen wurde von Cambridge Analytica aufgekauft, von Facebook, und wurde genutzt, um politische Werbung, nämlich du hast, also ich schicke dir Informationen darüber, warum wählen tatsächlich in der aktuellen Phase überhaupt nichts bringt und so weiter, das und das ist zu erwarten. Also demotivieren, zur Wahl zu gehen, war die Mission von Cambridge Analytica. Es ist also ganz interessant, dass es nicht darum ging, irgendjemanden umzustimmen für die Republikaner statt die Demokraten zu wählen, sondern eher gar nicht wählen zu gehen. Und da hatte man also die Leute aus einer Afro-Community, die mit Sicherheit eher demokratisch gewählt hatten, die hatte man versucht, von der Wahl abzuhalten. Und Cambridge Analytica claimt für sich auch tatsächlich, dass die Wahl beeinflussen waren. Also der Sieg von Trump geht zumindest nach ihrer Darstellung mit auf ihre Rechnung. AIMS ist was ganz Neues. Das ist das sind Leute, die eine Geheimdienstvergangenheit im israelischen Militär haben und heißt, ich muss mal kurz gucken, Advanced, nicht Interception, Advanced Impact Media Service, genau. Also ich versuche Einfluss zu nehmen und das mit fortschrittlichen oder fortgeschrittenen Methoden und AIMS versucht sowas wie Wahlbeeinflussung haben sie zum Beispiel im August 2022, also letztes Jahr, in Kenia gemacht. Und hier geht es nicht mehr nur um normale politische Werbung, hier geht es auch um Hacking-Methoden. Das heißt, gezielte Desinformation durch Eingriff auf Regierungsmitglieder. Man guckt, dass man in deren Social-Media-Accounts kommt, postet in deren Namen andere Inhalte und so weiter und so fort. Also ein viel weitergehender Ansatz als noch bei Cambridge Analytica. Und in einem verdeckten Interview, was geführt wurde, nämlich von jemandem, der sich als Zeitjournalist als potenzieller Kunde ausgegeben hat, hatten dann diese George-Gruppe, heißt die, die diese AIMS-Methode anwendet, hatten recht freimütig ein bisschen erzählt, was sie in ihrem Werkzeugkasten alles drin haben. Telegram hacken, kein Problem und so weiter und so fort. Also sie kommen in die verschiedenen Accounts rein und können Desinformation streuen. Also Fake News ist ein politisches Mittel, um Verhalten, um Wählerverhalten, aber auch Meinungsbildung oder sowas aktiv zu beeinflussen. Und es gab eine Gruppe vom MIT in Boston, die hatten exklusiven Zugang zu relativ vielen Millionen Tweets, also Posts von Twitter, und die konnten sie analysieren, was relativ selten ist. Normalerweise geben diese sozialen Netzwerke ihr Wissen nicht so ohne weiteres raus. Und die konnten analysieren, wie funktioniert denn das eigentlich? Ist die Reichweite von rechten Inhalten wirklich größer als von irgendwie linken, aufklärerischen oder sachlich argumentierenden Inhalten? Und die haben bei ihrer Untersuchung Folgendes rausgefunden. Auch nichts Neues, überrascht uns auch nicht, aber macht zumindest vielleicht für eine linksradikale Nutzbarkeit von Twitter, wird es ein bisschen desillusioniert. Also, Empörung, Angst und Hass gehen einfach deutlich besser, das kann man statistisch signifikant nachweisen, als irgendeine Form von Zuneigung, Zuversicht, Freude und so weiter. Also, ich reagiere, und das hat was mit der Algorithmik zu tun, ich reagiere auf irgendetwas, was mich per Hass oder Empörung triggert, viel heftiger und bin auch willens, sofort zu antworten und auch relativ knapp und kurz, und das führt zu einem Dialog, dann hat der antwortet der andere Mensch wieder und so weiter und so fort. Also hier erzeuge ich für den Algorithmus viel, viel mehr Interaktion. Mehr Interaktion wird vom Algorithmus nach oben gespült und wird höher gerankt und diese Information wird weitergetragen. Also, was man zusätzlich rausfindet, ist, falsche Nachrichten gegenüber echten Nachrichten verbreiten sich 6-mal schneller und durchschnittlich erreichen sie bis zu 1000-mal mehr Nutzerinnen. Also nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch tatsächlich finale Reichweite. Wann ebbt irgendwie eine Nachricht wieder ab? Faktor 1000 ist ja nicht gerade wenig. Das, was wir anfangs an diesem schrottigen mathematischen Modell mal kurz versucht haben nachzuvollziehen, diesen Fragmentierungsprozess, also eine Gesellschaft zerfällt in irgendwelche Cluster, die untereinander sich gut verstehen, aber mit anderen Leuten überhaupt nicht klarkommen, das konnte man bei dieser Twitter-Untersuchung ebenfalls feststellen. Was man festgestellt hat, 20% der Inhalte, die überhaupt gepostet waren, waren gar keine Menschen, sondern irgendwelche Bots, also ein Programm, was vorgibt, Mensch zu sein und mit postet und mitschreibt. Darf ich dazu fragen, ob das jetzt Bots von zum Beispiel Twitter an sich waren oder von Leuten, die einfach gewisse Informationen streuen? Also waren das Privatleute, die einfach ihren Kram verbreiten wollten oder von der Plattform auch irgendwie gesteuert? Nee, nicht gesteuerte von der Plattform, sondern Akteure, die sagen, ich habe hier eine große Rechnerfarm und ich kreiere jetzt einfach mal 100.000 Mitdiskutierende in einem Thema und ich versuche über, und das ist aber kein, das ist eine künstliche Intelligenz, die dahinter steckt, die versucht einfach eine Meinungsvielfalt vielleicht zu verengen oder in eine Richtung zu rücken. Also ich kann einen Haufen rechter Mitdiskutierender kann ich simulieren und kann ich tatsächlich auch von Leuten, die sowas programmieren können, auch kaufen. Dann sagst du, ich hätte gern 100.000 Leute, die mitdiskutieren, ob es jetzt sinnvoll ist, Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg überhaupt denkbar zu machen und diskutabel zu machen oder ob ich weiter hochrüste und so weiter und so fort. Sowas kann man mit Bots mit beeinflussen. Aber es waren private, nicht von Twitter. Keine Bots, die zum Beispiel einen gewissen Algorithmus von Leuten füttern sollen. Das passiert dann ganz von selber schon wahrscheinlich. Was meinst du mit einem gewissen Algorithmus? Wenn jetzt zum Beispiel, Twitter merkt, okay, der Typ steht auf AfD-Post, dass dann nicht irgendein Bot von Twitter irgendwelche AfD-Post generiert, um quasi diesen Nutzer mit diesen, mit der gewollten Informationstechnik zu füttern. Nee, sind eher Bots, die von Privatleute, die eigentlich Nutzerinnen, ja, Nutzerinnen oder vielleicht, wenn es nicht mehr privat ist, dann Leute, die beauftragt haben, geschäftlich Bots zu generieren, die aber eingreifen in ein gewisses Thema. Und das ist eher so, dass Twitter die Schwierigkeit hat, die zu erkennen. Das wird auch mit KI-Methoden versucht herauszufiltern. Das klingt irgendwie nicht so richtig menschlich oder das und das ist ein ähnliches Muster mit anderen, die wir schon als Bots identifiziert haben. Also lass uns den Account auch mal löschen. Gibt es auch ganz schön Fehllöschungen und so weiter und so fort. Aber das ist ein Geschäft, was nicht unbedingt von Twitter betrieben wird, sondern für Twitter ein Problem darstellt, weil sich ein Haufen Werbetreibende natürlich von einem Netzwerk irgendwie verarscht fühlen, wenn da Fake-Kommunikation stattfindet und gar nicht real. Also sind das wirklich interessante Kunden für uns, weil wenn die Bots alle nur diskutieren würden und wir hätten 100%, dann würde kein Arsch mehr Werbung schalten auf Twitter. Ja, stimmt, das macht Sinn. Also es sind ökonomische Belange, die überhaupt dazu führen, dass man sich dafür interessiert. Also ich würde jetzt nicht den Humanismus bei Twitter als Hauptgrund sehen. Du hattest noch eine Anmerkung. Ich wollte eigentlich nur anmerken, das ist gerade so, das sind dann Serverfarmen, in dem Sinne, klassischen Bot-Netzwerke sind jetzt halt dann nicht unbedingt irgendwie Serverfarmen, sondern halt in dem Sinne halt Bot-Netzwerke setzen sich auch viel durch quasi gehackte private Accounts quasi zusammen. Das wollte ich nur kurz so anmerken dazu. Genau, ja, also in kleiner Dimension kann man das jederzeit auch so machen, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte ganz gerne in einem Prozess auf großer Skala eingreifen und ich brauche sowas wie 100.000 Leute, die mitdiskutieren, dann ist die Serverfarm auch nicht für die Kreierung der Accounts nötig, sondern für ich muss ja die auch in Gang halten. Ich muss die per KI tatsächlich irgendwie aktiv an einer Kommunikation teilhaben lassen. Das ist ein bisschen aufwendig. Ich würde gerne mal einmal ganz kurz erzählen, wie das funktioniert mit diesem, warum ist die Reichweite von irgendwelchen Themen viel, viel höher als bei anderen Themen. Und das hat auch was mit unserem Konformismus zu tun. Also das ist eine Wechselwirkung zwischen dem Algorithmus, nicht nur von Twitter, Facebook, TikTok und so ähnlich, diesem Algorithmus und unserem Verhalten, weil wir sind ja auch scharf darauf, möglichst viel Reichweite zu erzeugen. Also, ich gucke, was sind denn die Trends bei Twitter, die besonders viel Reichweite bekommen? Oder wie muss ein Post aussehen, damit er vom Algorithmus als interessant erkannt wird und bei den Timelines der einzelnen Personen möglichst weit nach oben gespült wird und damit eine höhere Reichweite erzeugt? Also ich justiere mein Verhalten nach dem, wie ich so erkenne, wie Twitter so gerade funktioniert. Umgekehrt macht aber auch der Algorithmus, versucht Trends zu erkennen, Katzenvideos, irgendein Schrott, was gerade besonders beliebt zu sein scheint, sagt er, das scheint interessant zu sein, spülen wir auch nach oben. Das heißt, auch Twitter, der Algorithmus, versucht Trends zu erkennen und trendige Dinge stärker zu favorisieren. Und so ist es tatsächlich eher sowas wie so ein kybernetischer Steuer- und Messkreis. Wir gucken, wie sich, also die Nutzerin guckt, wie der Algorithmus sich gerade verändert hat, weil der ist nicht statisch, der ist tatsächlich dynamisch. Und das ist auch eine KI, die im Hintergrund läuft, die versucht, solche Muster wie Trends zu erkennen. Und deswegen ist Twitter übermorgen nicht das gleiche wie Twitter jetzt. Das heißt, es ist ein dynamischer Prozess, wo ich mein Verhalten und wo der Algorithmus sein Verhalten anpasst auf eine dynamische Situation. Und insofern ist es tatsächlich auch Konformismus fördernd. Also es sind ja nicht alle scharf auf Katzenvideos, aber wenn ich dann mitkriege, dass Katzenvideos gut gehen, dann baut irgendein Trottel in seiner Präsentation auch Katzenvideos ein oder macht irgendwas anderes noch und dann findet das, also das Beispiel ist schlecht, weil es abgelutscht ist, aber sind Trends, die dazu führen, dass sich ein Konformismus, das hat man tatsächlich feststellen können, von Soziologinnenseite bei diesen ein paar Millionen Twitter-Tweets, die man untersuchen durfte, dass sich ein Konformismus ausbreitet. Also Leute, die ach so individualistisch erstmal unterwegs sind und sagen, ich kann mich auf TikTok super gut frei entfalten, die werden mit zunehmender Dauer der Mitgliedschaft oder des Postens bei TikTok, werden sich immer ähnlicher. Also Individualität geht tatsächlich, kann man feststellen, geht zurück und die Leute werden durch dieses Trend erkennen und Trend verstärken, werden sich immer ähnlicher. Und das geht sogar so weit, dass die unterschiedlichen Netzwerke sich immer ähnlicher werden. Also TikTok hat ja gestartet eher mit so ein bisschen Entertainment-Geschichten, hier kleine Videos von Dance-Session, bla bla bla, während Twitter ja erstmal mit sehr, sehr kurzen, prägnanten Nachrichten, damals noch 140 Zeichen Limitierung, versucht hat, eher im ganz simpler Content, nämlich nur schriftliche Nachrichten, im politischen Geschäft Fuß zu fassen. Jetzt ist es so, dass auch TikTok den Politbetrieb für sich erkannt hat und sagt, hey, da ist was zu holen. Und seine Formate und seinen Algorithmus so abgeändert hat, dass auch der überhaupt genügend Reichweite erzeugen kann. Und andere wie Facebook, Twitter und Co., haben erkannt, nur schriftliche Nachrichten ist nicht, wir müssen auch Sprachnachrichten, wir müssen auch Videos zulassen. Also die Dinger werden immer ähnlicher. Und ähnlicher deshalb, nicht weil irgendjemand entscheidet, das ist doch viel schlauer, sondern da steckt ein ökonomisches Prinzip hinter. TikTok ist gerade das trendsettende Medium und aus Angst von Meta, also Facebook, WhatsApp und Co., in die Bedeutungslosigkeit abzudriften, versucht man ganz viel so zu machen wie Twitter, wie TikTok. Also die Ähnlichkeit hat auch einen ökonomischen Hintergrund. Dinge, die gerade gut gehen, versucht man zu imitieren. Und das Timeline-Konzept wurde auch von anderen Netzwerken übernommen und so weiter und so fort. Was aber vorhin schon irgendwie kam, die Twitter-Übernahme durch Elon Musk hat auch Dinge nochmal verschärft. Man hat also tatsächlich auch feststellen können, dass Hate Speech nochmal deutlich zugenommen hat durch das, was Elon Musk gemacht hat. Er hat dann ganz viele Leute erstmal entlassen, die sich sonst auch viel darum bemüht hatten, zu löschen. Also das ganze Löschteam ist zusammengeschnurrt auf wenige Mitarbeiterinnen. Also am stärksten haben wir es mitgekriegt von der LGBTQ-Community, die in den USA tatsächlich jetzt einen schweren Stand hat, weil das, was vorher versucht wurde, bei Twitter wegzudrücken, also zu canceln tatsächlich, zu löschen, ist jetzt nach den Redefreiheitsvorstellungen von Elon Musk wieder frei sagbar. Und all der ganze Hass gegen die Community wird nicht mehr weggelöscht. Und das führt tatsächlich dazu, dass ein Haufen Leute ihren Account gelöscht haben, weil sie da nicht mehr vernünftig kommunizieren. Und dann gibt es sowas, das gibt es aber erst seit einer Woche, ist das bekannt, ein Power-User-Multiplier. Das könnte man tatsächlich unter gekränkte Eitelkeit à la Elon Musk verstehen. Leute, die wie er vermeintlich wichtige Nutzer von Twitter sind, die sollen einen Verstärkungsfaktor bekommen, Faktor 1000, mehr Reichweite erkennen. Also Elon Musk war sauer, dass Biden in einer thematischen Diskussion, einer Auseinandersetzung dreimal mehr Reichweite erzeugt hatte als er, als Elon Musk selber. Und dann hat er tatsächlich 80 Mitarbeiter damit beauftragt, in den nächsten 2 Tagen dafür zu sorgen, dass der Algorithmus so abgeändert wird, dass seine Posts in den Timelines der ganzen Follower nach oben gespült werden und mehr Relevanz bekommen, als der Algorithmus diesen Post durch seine Art und durch seine Inhaltlichkeit erstmal zugeordnet hat. Also, das gibt es. Vielleicht gab es das schon vorher, aber jetzt ist es offenkundig geworden, weil da einige Leute drüber gesprochen haben. Es gibt sowas wie so eine Art Booster, Leute, von denen man meint, sie seien wichtig, und Twitter meint natürlich, dass Elon Musk wichtig sei, die kriegen einfach einen Reichweitenfaktor noch drauf. Also was ich zeigen will ist, es gibt einen Haufen vielleicht leicht technisch klingender Phänomene, die dafür sorgen, dass wir weit entfernt sind von irgendeinem miteinander twittern, miteinander sprechen auf Augenhöhe, sondern es gibt totale Verzerrungen, Deformationen von dieser virtuellen Öffentlichkeit, die sich von dem alten Ideal, okay, Leute, die irgendwie ähnliche Interessen oder Neigungen haben, sollen sich im Netz treffen können, egal wo sie wohnen, und miteinander reden können, davon ist man meilenweit entfernt. Jetzt ist es aber nicht so, dass mit all diesen lustigen algorithmischen Veränderungen, die man da machen kann, man jetzt zielgenau einen gesellschaftlichen Konflikt so triggern kann, dass er diesen oder jenen Ausgang nimmt. Also dieses kybernetische System von insgesamt 230 Millionen Nutzern, ist so komplex, dass niemand in der Lage ist zu sagen, hier, ich drehe mal an dem Parameter A, um dann irgendwie das Ergebnis B zu erzielen. Tatsächlich kommt irgendwas ganz anderes C raus. Also das ist hochkomplex. Und das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was uns erstmal zufrieden und ein bisschen, safe stimmen sollte, weil im Gegenteil, es ist halt, wie wir jetzt an 2 Beispielen sehen werden, tatsächlich schwer vorherzusagende dynamische Effekte können auftreten, wenn ich etwas zulasse, wenn ich lösche mit einer politischen Tendenz, wenn ich eingreife in ein Netzwerk. Also wenn niemand versteht, warum C passiert, weil ich A gemacht habe, obwohl ich doch eigentlich B erreichen wollte, dann ist das Ganze nicht unbedingt vertrauenserweckender. Auch wenn wir dann erstmal vielleicht uns sicherer fühlen gegenüber sehr, sehr zielgenauer Manipulation. Und das Beispiel, was ich bringen würde, ist Myanmar. Seit den 2010er Jahren gibt es dort antimuslimische Hetze, und die Bevölkerungsgruppe der Rohingya werden da tatsächlich nicht nur gedisst, sondern in dem Facebook-Netzwerk gab es Aufrufe tatsächlich zur Menschenhetze. Und es sind mehrere hundert Leute gestorben durch einen Mob, der entfesselt durch Facebook-Posts dafür, also es gab eine Fake-Nachricht, dass die für die Vergewaltigung von irgendwelchen Kindern verantwortlich sind. Und dann gab es einen Mob, der sich auf die Socken gemacht hat und Leute tatsächlich physisch umgebracht hat. Facebook wurde dafür sozusagen moralisch, gerichtlich noch nicht, moralisch verantwortlich gemacht, Und Facebook hatte dann zugegeben, dass sie in der Landessprache nur zwei Übersetzerinnen haben, die überhaupt in der Lage wären, ein menschliches Löschen oder ein menschliches Eingreifen durchzuführen. Und die KI hat nichts erkannt, also sind diese ganzen Posts mit Aufruf zu Mord sind ungelöscht im Netzwerk geblieben. Ist aber nichts, was nur in irgendwelchen vermeintlich fragilen Gesellschaften und Failed States passiert, sondern passiert mit dem, was ich vorhin schon gesagt habe, auch in den USA. Also 2021, Kapitolerstürmung, der damalige Präsident, der noch Präsident, ruft dazu auf, lass das Kapitol klar machen, und der Mob zieht los, mehrere tausend Leute erstürmen das, sind glaube ich auch fünf Menschen bei gestorben. Dieses Ding war also etwas, was auch ebenfalls von Twitter nicht in irgendeiner Form gehandelt werden konnte. Also sowas wie eine Nichtvorhersagbarkeit, wie sich in einer sehr dynamischen Situation menschliches Verhalten, getriggert durch soziale Netzwerke, dann tatsächlich in die reale Welt übersetzt, entfalten wird. Das ist also eher etwas, womit soziale Netzwerke umgehen müssen. Und das derzeit definitiv nicht tun. Was wäre, wenn wir jetzt feststellen, keines der Netzwerke ist tatsächlich in der Lage, das ehemalige Ideal von Diskussion und politischer Willensbildung auf Augenhöhe zu realisieren? Was wären denn die Anforderungen an ein Netz, wenn man sich selber eins ausdenken würde? Und das fände ich für die Diskussion tatsächlich gleich spannend, auch zu gucken, was müsste ein solches Netz mindestens können, damit es für uns auch politisch überhaupt von Bedeutung ist. Weil wenn Netze, wie wir vorhin gesehen haben, eher die Tendenz haben, Fake und rechte Inhalte zu propagieren, dann ist es nicht nur, dass wir ein bisschen unfähig sind als Linksradikale, eine vernünftige Medienstrategie aufzusetzen, sondern dann lässt sich das nicht einfach mit einem umgekehrten Vorzeichen für uns nutzen. Weil wir halt anders unterwegs sind als eine reine, simple und stumpfe Diskreditierung von Andersdenkenden. Also unsere Inhalte sind einfach anders und können in diesem Netz nicht solche Reichweiten erzeugen, wie rechte, etwas stumpfe Hassnachrichten das könnten. Also was müsste ein solches Netz, eine Medienstruktur aufweisen für Charakteristika, um tatsächlich gesellschaftlich irgendwie emanzipativ, fortschrittlich wirken zu können. Und da hat Habermas, der hat irgendwie vor 60 Jahren mal eine Theorie aufgestellt, wie sich Öffentlichkeit transformiert. Und der hat in seinem zarten Alter von 90 jetzt nochmal, oder 92, also, hat er jetzt nochmal nachgelegt und hat gesagt, okay, ich verstehe nicht alles, was jetzt gerade mit den computergestützten digitalen Plattformmedien so genau läuft, aber soweit wie ich es verstehe, gibt es eine erneute Transformation, und die habe ich ja versucht heute ein bisschen zu beschreiben, wie sich Öffentlichkeit verändert durch ihre Virtualisierung. Und er sagt, es ist keine Richtungsentscheidung, sondern eigentlich, auch wenn wir mit Verfassungsrecht nicht viel am Hut haben, für Habermas hat das eine Bedeutung, ein verfassungsrechtliches Gebot, eine Medienstruktur aufrechtzuerhalten, die den inklusiven Charakter der Öffentlichkeit und einen deliberativen Charakter, erkläre ich gleich, was das sein soll, der öffentlichen Meinungs- und Willensbildung ermöglicht. Deliberativ heißt einfach nur, alle können, niemand muss. Sowas wie, ich kann beteiligt sein, ich habe aber öffentlichen Zugang zu der Verhandlung, die irgendwie entscheiden soll, wie unsere Gesellschaft in Zukunft ticken soll. Also alle haben die Mitmachmöglichkeit, aber keiner kann gezwungen werden zu irgendeiner Beteiligung. Das meint hier deliberativ. Also das ist derzeit keinesfalls umgesetzt durch die sozialen Medien, aber wir könnten uns natürlich mal angucken, welche Alternativen gäbe es denn? Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch schon mit Mastodon mal beschäftigt hat. Es geht jetzt mir nicht um den technischen Aspekt, aber ist halt die Idee, man will keine Zentrale haben, die bestimmt, wie der Algorithmus funktioniert mit der Reichweitensteuerung, sondern man hat eigentlich dezentrale kleine Klumpen die miteinander diskutieren und die dann auch bestimmen können, ob man sich mit einer anderen, mit einem anderen Netzwerk assoziiert, also da zusammengehen will, oder wenn man weiß, oh, da sind sowieso nur Nazis drin, haben wir keinen Bock drauf, den ganzen Spam bei uns auch zu kriegen, dann kann man auch tatsächlich sagen, nö, mit denen wollen wir nichts zu tun. Also ein föderatives, irgendwie dezentral aufgebautes Netz, was versucht, sowas wie Elon Musk interessiert sich dafür und ändert einfach mal die Regeln, zu unterlaufen. Das Ding ist Open Source, das ist nicht kaufbar, dieses Netz. Und die einzelnen Instanzen bestimmen sozusagen die Regeln mit. Wäre vielleicht ein Ansatz. Mit freier Filter meine ich sowas wie die Reichweitensteuerung. Das ist ja das Geheime der Algorithmik der einzelnen Netzwerke. Dass man sagt, auf welchem Platz im Ranking taucht irgendeine Nachricht in den Timelines der einzelnen Nutzerinnen auf. Und das ist ja hoch individualisiert. Das ist bei dir anders als bei dir und bei mir. Das wird also von meinen vermeintlich zu erkennenden Interessen und Nutzungsverhalten wird das mitjustiert. Freie Filter meint, es gibt keinen zentralen Filter, der eher getriggert durch die ökonomische Seite, nämlich durch, wo kann man besonders viel Werbeeinnahmen erzeugen, versucht zu bestimmen, wer welche Inhalte mit welcher Priorität bekommt. Und ich werde niemals auf bis ganz runter scrollen, ich werde nie eine Nachricht, die auf Platz 717 steht, die werde ich überhaupt nicht lesen. Also ist das tatsächlich ein Steuerungsinstrument, dieser Ranking-Algorithmus, der bestimmt, wer was mit welcher Wahrscheinlichkeit lesen wird. Freifilter meint, ich kann selber entscheiden, bei einer größeren Auswahl von frei programmierten Filtern, die sind auch erkennbar, wie sie funktionieren, weil es offene Software ist, also Open Source und sogar frei. Ich könnte selber bestimmen, was für einen Filter ich denn nehmen will. Warum gibt es überhaupt Filter? Man könnte natürlich auch sagen, ich mache einfach alles chronologisch. Alle Inhalte, so wie sie reinkommen, werden mir einfach nur chronologisch angezeigt. Ist, je nach Netzwerk ist das natürlich ein bisschen ein fetter Strom, der leicht überfordernd ist. Deswegen, obwohl Elon Musk gesagt hat, ich biete an, dass die Leute ausschalten können und sich einfach nur chronologisch die Nachrichten angucken. Also es war schon ein Schritt in die Richtung Reichweitensteuerung, können die Leute auch wieder abwählen. Das kann man jetzt nach der Übernahme. Aber das bringt nicht wirklich was, weil in dem Wust findet sich keiner zurecht. Also die meisten Nutzerinnen wollen sowas wie einen Filter haben, weil sie ansonsten überhaupt nicht mit dem ganzen Nachrichtenstrom umgehen können. Aber wenn es nicht eine zentrale Instanz gibt und schon gar nicht der Inhaber eines Netzwerks entscheidet, wie dieser Filter aussieht, sondern jede Person selber kann aus einem Zoo an irgendwie frei programmierten Filtern wählen, welchen sie dazu schaltet, fände ich schon einen Zugewinn. Und unter dem Namen Public Space Incubator gibt es gerade eine Debatte, ganz überraschend, das ZDF würde gerne seinen öffentlichen Medienauftrag wahrnehmen und hat ein Forschungsprojekt gegründet, zusammen mit irgendwelchen Medienschaffenden aus Belgien und aus Kanada. Gibt es ein Konsortium, haben die gegründet, um zu untersuchen, wie müsste denn ein Netzwerk aussehen, damit es tatsächlich förderlich für politische Willensbildungsprozesse in einer Gesellschaft ist. Und die erforschen das und wollen Charakteristika herausarbeiten, sind natürlich nicht in der Lage, solch ein Netzwerk zu betreiben, weil das kostet einen Haufen Kohle. Und das ist auch ja, das Hauptproblem, warum Mastodon jetzt nicht ohne weiteres konkurrenzfähig ist mit Twitter und anderen Netzwerken. Also das so leicht handhabbar, nutzerfreundlich und so zu betreiben und so zu programmieren, ist jetzt keine leichte Aufgabe. Also es ist jetzt nicht nur, dass die Community, wir alle, zu konservativ sind und sagen, wir bleiben doch lieber bei den sozialen Medien, die wir kennen, sondern Mastodon hat auch seine eigenen Probleme. Also wie müssten Alternativen aussehen, um sowas, die Anforderungen, die wir vorhin von Habermas gelesen haben oder die wir selber formulieren, dass die berücksichtigt werden. Und man von diesem Herrschaftsverhältnis, da gibt es jemanden, der schreibt den Algorithmus und die anderen bekommen nur die Nachrichten, die dieser Algorithmus ausgewählt hat, dass man aus dieser Nummer rauskommt. So, und jetzt komme ich nicht umhin, weil das auch eine Rolle spielt. Ich werde jetzt noch ein bisschen was sagen, das dauert aber nicht mehr lange, wir sind gleich durch. Und dann können wir uns vielleicht über die spannenden Fragestellungen zusammen unterhalten. Aber ich muss was zu ChatGPT sagen und ich muss auch was noch zum Metaverse sagen, weil das sind gerade zwei Trends, die das ganze Geschäft mit Social Media oder sowas ablösen könnten, beziehungsweise massiv verändern können. ChatGPT ist jetzt nicht nur die Frage, wer kann gut bescheißen an der Uni oder an der Schule, weil man die Hausarbeiten, die Forschungsarbeiten oder sowas sich schreiben lässt, sondern es geht vielmehr darum, dass ChatGPT, es ist auch ein Chatbot, so wie wir vorhin die Bots auch schon diskutiert haben, also etwas, was vorgibt, menschlich antworten zu können. Ich kann nach Dingen suchen, ich kann eine Konversation anstupsen, ich kann die entweder tippen, ich kann die aber auch sprechen, ich kann sagen, ich möchte ganz gerne irgendeinen Aufsatz in dem Stil von geschrieben haben oder ein Bild gemalt bekommen, blablabla. Also dahinter steckt eine KI und es ist aber eigentlich ein Sprachmodell und ich glaube, dieses Wissen macht einem zumindest schon mal deutlich, was dieses Programm alles nicht so gut kann. Ein Sprachmodell ist nur gefüttert worden mit Millionen von Texten. Und dieses Sprachmodell guckt eigentlich, welches Wort besonders häufig auf das Wort, wo ich gerade bin, in einem Text gefolgt ist. Das heißt, es guckt auch nur nach Häufigkeiten, nach Ähnlichkeiten in den Texten, mit denen es sozusagen trainiert wurde. Und im weiteren Betrieb, jetzt wo ganz viele ChatGPT benutzen, das ist natürlich auch die verlängerte Lernphase. Also wir alle trainieren, wenn wir dieses Ding benutzen, trainieren diese KI weiter. Also was aber passiert ist, es gibt dort kein wirkliches Verständnis. Wenn ich also ChatGPT eine Frage stelle, dann erkennt diese KI nicht das Wesen der Fragestellung, also irgendein logisches Problem. Das heißt, es liegt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit total daneben in seiner Antwort, weil es einfach nur guckt in seinen Trainingsdaten, mit welcher Häufigkeit ist ein Sachverhalt in einem Kontext aufgetaucht und in dem Kontext setze ich es jetzt auch wieder. Also deswegen kommt ab und zu totaler Müll bei raus, aber alles klingt erstmal recht selbstkonsistent und verständlich. Ja, also häufig ist es, wird Unwahrheit von diesem KI-Chat-Roboter rausgehauen. Und die Entwickler sagen sogar, wenn es um irgendwie einen möglichst hohen Wahrheitsgehalt geht, dann ist unser Chat-Roboter gar nicht so die Wahl der Wahl. Also das sollte man nicht machen. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich in Sorge bin um irgendein gesundheitliches Problem bei mir, ich stelle was fest oder ein Arzt stellt irgendetwas fest und das geht aber über seinen Erfahrungshorizont hinaus und er fragt mal bei ChatGPT, dann kann die Antwort, die das Ding gibt, richtig sein, die kann aber auch falsch sein. Das heißt, da wo es vielleicht irgendeine existenzielle Konsequenz hat, ob etwas stimmt oder nicht stimmt, ist das nicht unbedingt der große Bereich, in dem ChatGPT eigentlich punkten könnte. Die aktuelle Debatte sorgt aber dafür, dass ChatGPT eher so wie so ein Universalwerkzeug genutzt wird. Ja, also der Charakter, ist ein Sprachmodell, der kann eigentlich gar nicht wahr von unwahr unterscheiden, sondern nur, wie häufig ist in einem Text, ist in den vielen Texten, die es zum Lernen hatte, Dinge so dargestellt worden. Wenn ich also jetzt einen Haufen Desinformationen in die Trainingsdaten einspiele, dann kommt Murks bei raus. Die Hauptgefahr, die ich darin sehe, in dem Siegeszug, den ChatGPT jetzt erstmal gerade gestartet hat, ist ja noch nicht ausgemacht, wie sich die Gesellschaft dazu verhält, ob man das Ding irgendwie eher lieber in die Tonne kloppt oder ob man die Anwendungsbereiche versucht zu limitieren, irgendwie regulierend eingreifen will. Da geht es, glaube ich, nicht um Faken von persönlichen Leistungen oder nicht. Das ist total egal, finde ich. Ob sich ein Uniprof jetzt vielleicht mehr mündliche Prüfungen zumuten muss, weil die schriftlichen Prüfungen zu Hause irgendwie ein bisschen banal geworden sind. Das ist nicht mein Problem, sondern mein Problem ist eher, das wird die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine, zwischen Mensch und Rechner total verändern. Diese Sprachmodelle führen dazu, schon jetzt in dieser Anfangsphase, dass es unattraktiv ist. Also Microsoft hat in seiner Suchmaschine, dem Konkurrenten zu Google, also Bing heißt das Ding, jetzt schon ChatGPT in einer abgeänderten Version eingebaut. Das heißt, man möchte die Leute dazu bringen, ob gesprochen oder geschrieben, den Bot zu befragen und nach Dingen zu suchen. Und ich bekomme dann, und so ist es eigentlich gedacht, in Zukunft per Sprachausgabe kriege ich eine Antwort. Niemand würde sich von einem Kommunikationsroboter irgendwie 20 Einträge vorlesen lassen, sondern der Reduktionismus steckt da drin, und das ist gesellschaftlich bedenklich, dieses Ranking, was wird die Antwort sein? Es gibt natürlich Millionen mögliche Antworten, und der findet, trifft eine Auswahl, aber er gibt dir nur eine Antwort. Es ist nicht mehr wie eine Google-Suche, ich bekomme irgendwie so und so viele tausend Ergebnisse, sondern ich bekomme nur noch ein Ergebnis. Das heißt, der manipulative Charakter, wie kann ich ein Individuum per Informationstechnologie zu einem gewissen Wissen, zu einem gewissen Handeln oder zu einer politischen Erkenntnis bewegen, durch diesen Reduktionismus, dass ich genau eine Antwort auf ein Problem, auf eine Fragestellung gebe, das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem, was hier in dieser neuen Mode ChatGPT drinsteckt. Aber können wir ja gleich diskutieren, vielleicht habt ihr ja andere Haltung dazu. Und ich wollte noch ein paar Worte zum Metaverse, also eine neue Idee, wie Internet aussehen könnte, 3D-förmiges Paralleluniversum, in dem wir mit irgendwelchen blöden Avataren rumlaufen sollen und also eine zweite kreierte Welt, in der auch eine eigene Ökonomie, eine eigene Währung gelten soll, andere Regeln. Das ist von Mark Zuckerberg sozusagen intendiert, ist noch total unklar, ob das scheitern wird oder ob es tatsächlich eine Wirkmächtigkeit entfaltet. Man kriegt nur so ein bisschen eine Ängstlichkeit mit. Diese ganzen großen Marken, egal ob Nike, Adidas und Co., die entwickeln alle schon für dieses schrottige Metaverse ein Konzept-Stores, wo man einkaufen kann. Also man kauft virtuelle Turnschuhe, die kann man nie anziehen, sondern die kann man nur seinem Avatar an die Füße binden. Also es ist tatsächlich eine rein virtuelle Geschichte, die aber natürlich durch die Verweildauer, dass Leute ganz viel ihres Daseins im Metaverse und nicht mehr in der realen Welt verbringen wollen sollen, natürlich Auswirkungen aufs reale Leben hat. Also, Sie sagten gerade Nike und Adidas mit Schuhen. Ja. Ist das zum Anprobieren? Also, dass man dann halt quasi, okay, so sieht der Schuh an dem aus, oder ist das nur für den Avatar in diesem Metaverse? Ja. Achso, okay. Das ist ein Unikat und deswegen sind auch Leute bereit, dann Tausende von Dollar zu bezahlen. Gibt es auch in der Haute Couture, du kaufst ein Designerkleid, das ist nur digital konzipiert worden, das trägt niemand real, aber du kannst Bilder präsentieren, wo du mit diesem Kleid unterwegs bist. Und also es ist eher so ein bisschen aufgemotzte Form von Wirklichkeit. Ganz viele Leute sagen, oh, das knirscht an allen Ecken und Enden, die Leute finden das gar nicht gut. Zum Test wurden schon Journalistinnen da in einzelne Räume reingelassen. Ich werde gleich ein Zitat bringen von einer Journalistin, die etwas Gruseliges da erlebt hat. Also, total unklar, aber es könnte eine neue Methode sein. Also Zuckerberg hat sich so ein bisschen krampfhaft auf das Metaversum gestürzt als neue Idee, weil er dann die gestaltende Möglichkeit hätte, die Algorithmen, die Bedingungen, zu denen Leute kaufen jetzt schon für einige hunderttausend Dollar Land, Territorium im sogenannten Metaversum, um dann später da mal Städte irgendwas aufbauen zu können. Ja, also es hat so eine, es ist irreal und hat trotzdem über die Ankopplung an irgendeinen Währungstransfer, hat trotzdem was Reales, was Ökonomisches. Total unklar, ob das trennen wird. Im Moment sieht es so aus, als wäre die Idee von Microsoft mit ChatGPT eine KI in die normale Welt einzuspielen, würde erfolgreicher sein und Metaverse könnte auch scheitern. Aber ich finde, man muss es ernst nehmen, Apple und auch Microsoft investieren auch mit ins Metaverse. Also ist es jetzt nicht so, dass das für alle schon als Scheiternsobjekt fest ist. Und vielleicht die Qualität, das, was wir rausgearbeitet haben, von so einer Schieflage in sozialen Medien, würde sich im Metaversum nochmal verschärfen. Zwar über das, was hier in Schwarz gedruckt ist. Der Schritt von einer Social-Media-Plattform wie Facebook hin zum Metaversum bedeutet den Übergang von der notwendigen Moderation von Inhalten, das war bei Social-Media notwendig, zur Moderation von Verhalten. Und das Beispiel, was hier drunter ist, da geht es um sexuelle Übergriffigkeit, nur mal als Triggerwarnung schon mal, macht das so ein bisschen deutlich. Ich schreibe nicht nur irgendwelche Dinge, ich kann Leute beschimpfen, ich kann jemanden fertig machen durch das, was ich schreibe. Im Metaversum ist das allerdings so ein bisschen, also man hört die reale Sprache, Leute unterhalten sich, wenn sie zum Beispiel an einer virtuellen Bar zusammenstehen, aber ich komme jemandem pseudophysisch auch nah. Also ich lese mal ganz kurz vor, wenn das für euch okay ist, was diese Journalistin da erlebt hat. Also die ist bedrängt worden und nach wenigen Wochen hat dieses Test-Metaverse sowas wie einen Nähefilter einbauen müssen. Sowas wie, man kann keiner Person, wenn die den Schutzschild nicht abschaltet, kann man nicht näher kommen als einen Meter. Ja. Das war schon eine Maßnahme, die die Programmierer eingezogen haben, weil es total viele Übergriffe gegeben hat. Also dieser Avatar, was versuchen die Leute, wenn ich mich irgendwie anonym hinter einem Avatar verstecken kann, direkt erstmal übergriffig werden, bla bla bla, Leute beschimpfen, Leute fertig machen. Und sie hat das erlebt, wie dann irgendwie mehrere Leute sie an eine Wand gedrückt haben und ihr war schon klar, dass das jetzt nur im virtuellen Raum passiert. Aber sie konnte sich trotzdem dem nicht einfach erwehren, konnte die Leute nicht zurückstoßen. Und das, was sie real gesprochen haben, das wurde ja übermittelt, das ist ja nicht mehr nur Geschriebenes, sondern du hast die Stimmen gehört, du hast den aggressiven Charakter und Tonfall erlebt. Also sie ist nicht, hat keine Vergewaltigung, keinen sexuellen Übergriff real erlebt. Das kann sie sehr wohl unterscheiden. Aber was sie fragt ist, sie benutzen ihre Hände, um diese Controller zu bedienen, um nach dir zu greifen oder dich gegen eine Wand zu drücken. Dadurch wird die Mauer zwischen realem und virtuellem Verhalten durchbrochen. Wenn sie online so locker mit sexuellen Übergriffen umgehen, wenn sie das immer wieder tun und damit durchkommen, was hält sie dann davon ab, das auch in der realen Welt zu tun? Also es fühlt sich deutlich realer an. Jetzt kann man die Debatte führen, die wir vielleicht auch schon bei Computerspielen geführt haben. Oh, da wird rumgeballert. Hat das denn wirklich eine Auswirkung auf die reale Welt? Ich stelle das zur Diskussion. Ich weiß, dass es da sehr unterschiedliche Meinungen zu gibt. Ich wollte nur ein bisschen untermauern, was hier in Schwarz steht. Es ist deutlich komplizierter, Inhalte irgendwie zu moderieren. Wir haben vorhin gesehen, ganz ohne Moderation geht es nicht, weil das tatsächlich in etwas abdriftet und ich bin kein Kontrollfreak und würde jetzt der Kontrolle irgendwie das Wort reden, aber ohne, sage ich mal, sogar menschliche Moderation funktioniert das überhaupt nicht. Und hier müsste die Moderation tatsächlich nicht nur einzelne Inhalte rausmoderieren, sondern Muster von Verhalten erkennen und die moderieren. So. Ich glaube, das war das, was ich erstmal erzählen wollte. Also mit dem klaren Vermerk, Metaversum und ChatGPT so ein bisschen als Anhängsel, weil das noch eine unklare Zukunft ist, während wir bei den Social Media und der Schieflage und der politischen Bedeutung relativ klar schon von den Forschungsergebnissen sehen können, wie sich das gesellschaftlich entwickelt. Das war mein kleiner Überblick. Jetzt bin ich gespannt auf Diskussion. Dankeschön. Also, wenn jemand was sagen möchte, was dann hinterher rausgeschnitten wird, würde ich vorschlagen, am besten sogar direkt schon anmerken. Ich könnte auch einen technischen Cut machen. Wie du magst. Ja, ich habe kein Problem damit. Mache ich einmal speichern und dann, das ist auch wichtig, dass ich das tue.